Hallo und herzlich willkommen zum Podcast für alle Singles, Powerfrauen und modernen Männer. In diesem Podcast erhältst du viele Tipps für eine erfolgreiche Partnersuche aus dem Roman und Ratgeber Projekt Eieruhr 2.0. Warum selbstbewusste Frauen nicht mehr auf den Zufall warten? Von Svea J. Held. Wovon handelt das Buch? Projekt Eieruhr 2.0. Warum selbstbewusste Frauen nicht mehr auf den Zufall warten? Weiblich, erfolgreich, 33 sucht. Lissy ist eine ehrgeizige Projektmanagerin, sieht gut aus, glänzt in ihrem Job und ist auch sonst eine hervorragende Partie. Trotzdem ist sie wieder einmal Single. Oder etwa gerade deswegen? Passen Männer und starke Frauen einfach nicht zusammen? Bei der Suche nach dem Richtigen folgt ein Liebesdebakel nach dem anderen. Muttersöhnchen, Betrüger, Verheiratete. Als sie zu verzweifeln droht, kommt ihr eine alles verändernde Idee. Warum auf eine zufällige Begegnung warten, wenn die Liebe ebenso als ein großes Projekt angesehen werden kann? Eines, das intensive Recherche, Planung und Management erfordert. Gesagt, getan. Aber kann man aus der Liebe ein Projekt machen? Höre jetzt das erste Kapitel. Der Projektanstoß oder der berühmte letzte Tropfen. Es war noch früh an diesem Samstagmorgen, aber Lissy steuerte bereits energisch den Einkaufswagen durch die Regale. Sie steckte hellwach in ihren Lieblingsjeans. Dazu trug sie Sneakers und einen hellblauen Strickpullover. Beides mit einem kleinen grünen Krokodil verziert. Das Blau des Hemdes wiederholte leuchtend die Farbe ihrer Augen. Nicht nur im Job, auch in ihrer Freizeit trat Lissy stets stilsicher gekleidet auf. Wer wusste schon vorher, ob man jemanden unerwartet treffen würde? Einen Kollegen, einen Kunden oder gar einen Verflossenen? Es wäre undenkbar für sie gewesen, diesen Menschen einmal ungestylt gegenüberzustehen oder gar nachlässig zu erscheinen. Die Horrorvision jeder ehrgeizigen Frau. Genauer gesagt, wahrscheinlich jeder ehrgeizigen Single-Frau. Man konnte sich keine verpassten Chancen erlauben, wenn man ans Ziel kommen wollte. Somit, für alle Begegnungen gerüstet, belud sie den Wagen im Vorbeifahren mit ihren Lieblingslebensmitteln. Obst, dazu einiges Gemüse, Käse, ein paar Scheiben würzigen Schinken, frischen Fisch, Joghurt, Knabbereien, Fruchtsaft. Natürlich durften auch zwei Flaschen trockener Rotwein aus Frankreich nicht fehlen. An diesem Wochenende würde sie es sich so richtig gut gehen lassen. Ihr Wagen sah aus, wie ihn übermotivierte Ernährungsberaterinnen empfehlen würden. Zumindest beinahe. Einige gemeine Kalorienbomben hatten sich durchaus mit eingeschlichen. Ein Wochenende ohne Kuchen war kein Wochenende. Aber ab Montag würde sie ohnehin wieder etwas kürzer treten. Das hatte sie sich fest vorgenommen. Gut, dass immer ein nächster Montag in Aussicht stand. Hier und da stoppte Lissy vor den Kühlregalen, um sich ein Etikett genauer anzusehen oder die Inhaltsstoffe zu prüfen. Die beschwingte Musik, die verkaufsfördernd aus den Lautsprechern des Supermarkts dudelte, summte Lissy leise mit. Girls just wanna have fun. Ja, es schien zu funktionieren, diese ausgebuffte Sache mit der Musik. Lissy hatte Lust dazu, leckere und schöne Dinge einzukaufen. Das Gefühl von Frühling, das sie schon seit dem Aufstehen begleitete, beflügelte sie ohnehin. Das typische Samstagsgefühl. Die Erholung ist in vollem Gange und man hat die Möglichkeit, haufenweise schöne Dinge zu tun. Man musste sich nur entscheiden, womit man seine freie Zeit genießen wollte. Doch an diesem Samstag war das Gefühl stärker als üblich. Es war etwas Besonderes. Ihr war es in den letzten Wochen ziemlich schlecht gegangen. Nur langsam hatte sie sich erholt und zurück zur Normalität gefunden. Zum ersten Mal seit einer schieren Ewigkeit fühlte sie ihren gewohnten Lebensmut und Tatendrang zu voller Größe aufkommen. So hatte ihr Körper an diesem ersten warmen Sonnenmorgen des Jahres leicht gekribbelt, als die Lebensgeister endlich wieder wachgeküsst wurden. Es war so etwas wie ein Durchbruch. Frühling. Der Winter war überstanden. Außen und innen. Die Welt sollte endlich wieder bunt werden. Sie war froh, sich wieder so beschwingt zu fühlen. Ein leichtes Lächeln umspielte Lissys Mundwinkel. Das tat es immer, wenn sie gerade einen frisch gefassten Plan im Kopf hatte, den es nun umzusetzen galt. Sie hatte sich für dieses Wochenende einiges vorgenommen. Sie konnte es kaum erwarten, die Ärmel hochzukrempeln und loszulegen. In Gedanken ging sie bereits eine strukturierte Liste ihrer nächsten Schritte durch. Wochenendeinkäufe, ins Gartencenter, Mama anrufen, die Wohnung bei guter Laune Musik auf Vordermann bringen. Frühjahrsputz war etwas Befreiendes, raus mit dem alten Mief. Nachmittags die beiden Balkone fit für die sonnige Jahreszeit machen. Dazu die erste Ladung Milchkaffee und Kuchen. Abends nach getaner Arbeit etwas Leckeres kochen und mit Rotwein auf das Sofa kuscheln. Bei diesem Gedanken lief Lissy kurz entschlossen zurück zum Weinregal. Sie holte eine dritte Flasche, für alle Fälle, bevor sie den Faden ihrer Pläne wieder aufnahm und weiter zielstrebig durch die Regale steuerte. Am Sonntagvormittag zum Sport mit Charlie. Danach bei einer riesigen Tasse Milchkaffee und 1 bis 3 Stück Kuchen auf dem dann frisch beblümten Balkon Zeitschriften lesen und stundenlang mit ihren Freundinnen telefonieren. Das würde ein herrliches Wochenende werden. Ob sie es vielleicht noch schaffen könnte, sich mit Katharina zu treffen? Ihre letzten Verabredungen musste immer eine von beiden kurzfristig wegen beruflicher Verpflichtungen absagen. Sie würde sich am besten gleich nach dem Einkaufen mal bei ihr melden. Vielleicht könnten sie ein Zeitfenster finden. Lissys Überlegungen wurden jedoch von einer neu aufkeimenden Geräuschkulisse unterbrochen. Sie hielt mit einem knisternden Päckchen Kaffeebohnen in der Hand kurz inne und schaute zur Seite. Neben ihr hatte sich eine füllige junge Mutter zu ihrem etwa 4-Jährigen runtergebeugt. Sie redete mit erhobenem Zeigefinger und bedrohlich zischender Stimme auf ihn ein. In der anderen Hand hielt sie eine Dose Sprühsahne, die sie ihm offenbar weggenommen hatte. Die Kappe war bereits heruntergenommen und die vereitelten Attentatspläne des Kleinen waren leicht zu erraten. Lissy konnte sein rundes Gesicht sehen. Die leicht wulstig nach vorne geschobene, zitternde Unterlippe des Knirpses ließ nichts Gutes erahnen, was den Geräuschpegel der nächsten Minuten betraf. Und das am frühen Morgen. Lissy wurde in ihren schlimmsten Erwartungen nicht enttäuscht. Der Junge stimmte ein Gebrüll an, das gar nicht seiner Körpergröße entsprach, sondern viel eher dem eines ausgewachsenen Gorillas. Sein Gesicht verfärbte sich unwillkürlich in ein ungesund aussehendes Dunkelrot. Er entblößte bei weit aufgerissenem Mund sein Zäpfchen und seine kleinen weißen Zähne. Verstohlen schauten sich nun auch die wenigen anderen Kunden um den Unruheherd auszumachen. Kaum hatten sie ihn lokalisiert und die nun noch lauter zischende Mutter mit einem abfälligen Blick bedacht, widmeten sie sich demonstrativ genervt wieder ihren Einkäufen. Sonnenschein hin oder her, bei Kindergeschrei hörte die Toleranz auf. Mit einem Schulterzucken legte Lissy die Kaffeebohnen in ihren Wagen. Der kleine Brüllaffe würde ihr nicht die Laune vermiesen, nicht heute. Ich melde mich auf jeden Fall bei Katharina und tüte ein spontanes Treffen ein. Das muss einfach klappen, bekräftigte sie ihren kurz zuvor getroffenen Entschluss. Sie griff den Wagen und nahm zügig Fahrt auf, um den Einkauf schnell zum Abschluss zu bringen. Schließlich hatte sie einiges vor. Außerdem schmerzte das Geschrei nun doch ein wenig in den Ohren. Ihr schulterlanges, kastanienbraunes Haar, das sie zu einem Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, schwang nun bei ihren zackigen Schritten hin und her. Als Lissy alles beisammen hatte, prüfte sie nochmals ihren Einkaufszettel, nickte zufrieden und steuerte die Kassen an. Das wäre erledigt. Sie stoppte noch vor dem Zeitschriftenregal und stemmte forsch die Hände in die Hüften. Eine hochglänzende Auswahl von »Verliere 10 Kilo in wenigen Stunden«, »Ohne diese Kleidungsstücke ist man eine Aussätzige«, »Gehirne der Männer endlich enträtselt und wir haben die Bedienungsanleitung«, in verschiedenen Kombinationen und Aufmachungen bot sich Lissy dar. Sie überflog die knallbunten Titelseiten und freute sich darauf, ihre Sonntagslektüre auszuwählen. Da piepte ihr Handy in der Handtasche. »Das wird sicher Charlie sein und unsere Sportverabredung für morgen noch einmal bestätigen. Das macht sie immer«, dachte Lissy freudig und griff gleich in ihre Tasche, um die SMS zu lesen. Doch den Namen, der dort auf dem Display stand, hatte sie nicht erwartet. Lissys Magen verkrampfte sich. Ihr wurde übel. Ihre Ohren rauschten, sie suchte Halt. Mit einer Hand umklammerte sie den Griff des Einkaufswagens so fest, dass das Weiß der Knöchel hervortrat. Allein seinen Namen zu lesen, fühlte sich an wie ein eiskalter Griff in ihre Eingeweide. Carsten. Der Grund für ihren schlechten Gemütszustand der letzten Wochen. Ungläubig und mit pochendem Herzen starrte sie auf das Handy. Ihr war kalt, ihr war schlecht, ihre Beine fühlten sich an wie aus Gummi. Er hatte sich also tatsächlich wieder gemeldet. 4 kleine Worte. Mit 3 kleinen verheißungsvollen Punkten. Nach Wochen des Schweigens. Sie las die Kurznachricht immer und immer wieder. Ich denke an dich. Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, stand da. Eine Flut an Erinnerungsfetzen brach unwillkürlich über Lissy herein. Ihre Gedanken fühlten sich an wie ein Sog. Sie sah sein Gesicht viel zu real vor sich. Sein Lachen, sein Duft, seine strahlend blauen Augen, sein kurzes braunes Haar, durch das sie so gerne mit den Fingern geglitten war, seine breiten Schultern, seine Leidenschaft. Es zog sie zurück in die Erinnerung, wie er sie vor wenigen Monaten am Strand an sich gezogen und ihr die wild umherpeitschenden Haarsträhnen aus dem Gesicht gewischt hatte. »Die Zeit mit dir ist einfach unglaublich«, »Das Leben mit dir wird der Hammer«, hatte er gelacht und Lissy leidenschaftlich geküsst. Es war ihre Idee gewesen, trotz Unwetterwarnung noch einen kurzen Spaziergang zu unternehmen. So waren sie in einen stürmischen Regen geraten und bis auf die Haut durchnässt, bevor sie auch nur wieder in der Nähe ihres Autos waren. Sie hatte es geliebt, dass er in solchen Situationen einfach herzhaft lachte, statt zornig zu werden. Es war alles so leicht und unkompliziert. Es war perfekt gewesen. Zurück im Hotel waren sie die nassen Sachen sehr schnell losgeworden. Die Berührung seiner Hände hatte sie beinahe willenlos werden lassen. Carsten. Lissy fühlte eine Gänsehaut von den Beinen aus über ihren gesamten Körper kriechen. Und die rührte nicht vom Kühlregal her. Sie atmete tief durch, um sich zu beruhigen, und verstärkte noch einmal den Griff um den Einkaufswagen. Während sie mit pochendem Herzen dastand, bog die Mutter mit dem Jungen um die Ecke. Er sah kräftig verweint aus und wimmerte immer noch. Offenbar hatte ihn das Entschärfen seiner Sahnebombe stark mitgenommen. Doch kaum erblickte er die knallbunten Süßigkeiten neben der Kasse, blitzten seine Augen erneut auf. Ablenkung. Lissy brauchte schnell eine Ablenkung. Aber alle Schokoriegel der Welt hätten nicht verhindern können, dass die Gefühle in ihr aufbrausten. Sie stand einfach nur hilflos da. Ihr hämmerten die unzähligen nicht beantworteten Fragen durch den Kopf. Sie konnte es einfach nicht verstehen, warum Carsten ihr das angetan hatte. Sie hatten von einer gemeinsamen Zukunft geträumt und Pläne geschmiedet, von der ganz großen Liebe gesprochen. Sie war sich diesmal so sicher gewesen, dass er der Richtige war. Er sah gut aus, hatte einen tollen Job und zusammen waren sie unschlagbar gewesen. Alles in ihr hatte Ja geschrien. Doch oft war sie während ihrer Beziehung auch unglücklich und am Boden gewesen, hatte um ihn gekämpft, immer wieder auf sein Versprechen vertraut, schon bald ganz bei ihr zu sein, endlich in eine gemeinsame Zukunft zu starten, von der er genauso rosig träumte wie Lissy. Eine gemeinsame Wohnung, später vielleicht ein Haus außerhalb der Stadt. Sie wollten reisen, das Leben zusammen genießen. Vorher müsse er halt nur mit seiner Frau und den Kindern sprechen. Die Ehe gäbe es sowieso nur noch auf dem Papier. Und er müsste seine Dinge regeln. Ganz bald. Nächste Woche. Versprochen. Aber es kam immer etwas dazwischen. Projekte, Termine, Überstunden, Geburtstage, Krankheit, der Sonntagsbraten. So war es über ein Jahr lang gegangen. Ein ständiges Warten, Hoffen und Jagen der wunderschönen gemeinsamen Momente. Mehr als einmal wollte Lissy die Sache beenden, weil sie sich nicht länger hinhalten lassen wollte. Sie setzte ihm ein Ultimatum, drohte damit, es selbst seiner Frau zu sagen. Immer wieder gab es Zeiten der Funkstille und immer wieder beschwichtigte er sie, appellierte an ihr Verständnis für seine Situation und seine Verantwortung den Kindern gegenüber, bat um Zeit und Geduld. Und immer wieder gab Lissy beides und mehr. Immer wieder wurde sie schwach, ein ständiges Auf und Ab zwischen Himmel und Hölle. Dennoch hatten sie eine atemberaubende Zeit miteinander verbracht, trotz aller Schwierigkeiten, bis er kurz vor Weihnachten plötzlich untergetaucht war, von einem Tag auf den anderen. Er reagierte auf keinen Anruf und keine Nachricht mehr. Totales Schweigen. Lissy war fast wahnsinnig vor Schmerz und Enttäuschung geworden. Sie hatte sich bloßgestellt und ausgenutzt gefühlt, bis ins Mark verletzt. Das Gefühl des Verzweifelns und der Verwirrung flammte nun erneut in ihr auf. Warum musste er sich ausgerechnet heute melden? Hatte er so etwas wie einen perversen Radar für ihre Gefühlslage? Sobald sie sich besser fühlte oder sich einbildete, nicht mehr schwach werden zu können, stand er wieder auf der Matte und brachte ihr Innerstes in Aufruhr, weckte ihre Hoffnung erneut. Sie hatte vor nur 2 Stunden an diesem sonnigen Frühlingsmorgen wirklich geglaubt, über ihn hinweg zu sein, dass er ihr nicht mehr gefährlich werden könnte, dass sie ihre zurückgewonnene Kraft nutzen könnte, um neu zu starten, dass ihr all das nie wieder passieren könnte. Alles zunichte gemacht. Mit einer winzigen SMS. Sollte das schon wieder von vorne beginnen? Nachdem sie die Höllenqualen der Trennung nach seinem vermeintlich endgültigen Verschwinden nur knapp überlebt hatte? Lissy hatte in den letzten Wochen in endlosen Gesprächen mit ihren Freundinnen seine sämtlichen schlechten Eigenschaften als vorherrschend herausgearbeitet. Sein Verhalten war hobbypsychologisch analysiert und er als Lügner etikettiert worden. Sie hatte eine strukturierte Liste der Dinge im Kopf, die eindeutig gegen Carsten sprachen. Nur schien diese zurechtgelegte Argumentation nicht recht zu funktionieren. Nicht so logisch und strukturiert wie ihre Wochenendplanung. Lissy stand einfach nur da. Hielt sich am Einkaufswagen fest. Sie starrte immer noch auf ihr Handy. Die Zeit schien stehen geblieben zu sein. Die Kulisse um sie herum wirkte unwirklich. Die Menschen, die sich langsam mit ihren Einkaufswagen an ihr vorbeischoben, nahm sie nur als Schatten wahr. Die Lust auf ein gut gelauntes Frauenmagazin war ihr gründlich vergangen. Die Überschriften verhöhnten sie geradezu. Lissy konnte kaum atmen und noch weniger klar denken. Sie rang innerlich mit ihren Empfindungen und kämpfte gegen die Verzweiflung und gegen die Wut. Sie kämpfte gegen das Brennen in ihrer Kehle. Sie verabscheute das Gefühl von Traurigkeit und Verletzung. Es fühlte sich so schwach an und Schwäche mochte sie nicht. Nicht bei sich und nicht bei anderen. Sie wollte um keinen Preis gestatten, Carsten wieder in ihr Leben zu lassen. Er hatte ihr das Herz gebrochen und sich dann feige aus der Affäre geschlichen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Sie dürfte nicht wieder schwach werden. Diesmal nicht. Nicht bei Carsten und auch bei keinem anderen Mann. Wie oft muss ein einzelner Mensch eigentlich dieses furchtbare Gefühl von Liebeskummer durchmachen? Wie viel Demütigung muss man ertragen? Dachte sie. Sie hob den Kopf in den Nacken und blinzelte die aufsteigenden Tränen weg. Es war immer wieder die gleiche Geschichte. Die Namen wechselten, aber das Drama blieb ihr treu. Wenn sie schon mal einen Mann in die engere Auswahl ließ oder sich gar verknallte, stellte sich nach wenigen Wochen entweder heraus, dass sie nur als Ersatzspielerin agierte, dass er ein zu groß geratener Junge war oder dass er nicht im Traum daran dachte, sich festzubinden. Immer wieder räumte sie Chancen ein, gab Zeit, argumentierte und hoffte, dass er eines Tages aufwachen und wie vom Donner gerührt merken würde, dass sie die Richtige war. Er würde es schon noch schnallen, dass sie so viel besser war als alle anderen vor ihr. Oder als seine Frau. Für Lissy würde er sich ändern, sich ein Herz fassen. Für sie würde er alles stehen und liegen lassen, sein Leben umkrempeln. Er würde sie schlussendlich mit waghalsigen und romantischen Gesten erobern. Der scheiß Prinz auf seinem verdammten Gaul. Sie rechnete quasi regelmäßig damit, dass Kai Pflaume an ihrer Tür klingelte und eine Videobotschaft überbrachte. Bis ihre Wünsche und Tagträume erneut mit einem lauten Krachen zerstört wurden. Und er stand dabei mittlerweile für diverse Namen. Christian, Mario, Andreas, Peter, Dirk und Carsten. Eine schiere Endlosschleife. Ein ständiger Wechsel von leidenschaftlichen, aber nervenaufreibenden Beziehungen mit einer Halbwertszeit von etwa 8 Monaten, gefolgt von Traumabewältigung und erneuter Suche. So waren nun schon einige Jahre ins Land gegangen. Lissy hatte wirklich keine Ahnung, wie andere das anstellten und jahrelang in einer Beziehung lebten und warum sie immer die Falschen abbekam. Jeder Depp heiratete, baute Häuser und was sonst noch dazugehörte. Dabei war sie im Job doch so erfolgreich und alles schien ihr zu gelingen. Aber in der Liebe hatte sie das Pech scheinbar gepachtet. Zu oft hatte sich die Geschichte schon in verschiedenen Facetten wiederholt. Aber bei Carsten hatte sie es besonders schwer getroffen. Sie hatte bei ihm die Kontrolle verloren. Er hatte ihr den Boden unter den Füßen weggezogen. Erst mit dieser irrsinnigen Verliebtheit, dann mit dem kalten Entzug seiner Liebe. Wenn es überhaupt Liebe gewesen war, die er gefühlt hatte. Doch bevor Lissy diesen schmerzhaften Pfad ihrer Gedanken weiter beschreiten konnte, drang langsam, wie durch Watte gedämpft, Musik in ihr Ohr. Es dauerte einige Sekunden, bis sie das Stück erkannte. »I will survive«, dröhnte nun durch die Lautsprecher des Supermarkts. Sie blinzelte einige Male, bevor sie wieder im Hier und Jetzt ankam und ihre reale Umgebung wahrnahm. Träge und etwas widerwillig nahmen Lissys Sinne die Arbeit wieder auf, bis die Botschaft endlich bei ihr ankam. »Survive«. »Überleben? Ja, das würde sie. Danke, Gloria Gaynor.« Lissy konnte es nicht zulassen, sich tatsächlich wieder alles zunichte machen zu lassen. Sie straffte die Schultern und hob ihren Blick. Doch Carstens Gesicht sah sie immer noch vor sich. Der Bavaria Blue in ihrem Einkaufswagen trug das Blau seiner Augen. Der Schokokuchen würde sicher schmecken wie seine Lippen auf den ihren. Der Geruch seines Lieblingsdeos schien plötzlich über sämtliche Gänge hindurch aus der Kosmetikabteilung bis zu ihr zu drängen. Ihr Gehirn spielte ihr böse Streiche. Aber auch durch den dämmerigen Zustand ihrer Sinne drängelte sich ein Gedanke vehement nach vorne. Sie dürfte ihm keine Chance mehr geben. Sie durfte nicht auf die SMS antworten. Sie musste stark bleiben. Das wusste sie. Auch wenn sie bei ihrem Wochenendeinkauf gerade am ganzen Körper zitterte und sich um Haltung bemühte. Auch wenn ihr Brustkorb schmerzte und ihr Herz nach Versöhnung brüllte und sie ihn vermisste. So sehr vermisste. Diesmal musste sie stark bleiben. Zu oft hatte sie ihm schon geglaubt und sich vertrösten lassen. »Ich denke an dich«, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen, hatte er geschrieben. Klang das nicht doch so, als wolle er sie zurück? Fehlte sie ihm vielleicht, so wie er ihr? Wollte sie dafür verantwortlich sein, diese neue Chance zunichte zu machen, indem sie ihn ab sofort ignorierte? Ihr Verstand schrie, er würde niemals zu ihr gehören, würde sich nie für sie entscheiden. Sonst hätte er es schon längst getan, sie wusste das. Carsten. Wie ferngesteuert glitt ihr Finger über das Display des Handys. Es tutete. Bis sich am anderen Ende eine schnurrende Männerstimme meldete. Hallo, meine Schöne. Als Lissy am nächsten Morgen aufwachte, schimmerten bereits Sonnenstrahlen durch die bodenlangen Vorhänge. Sie zog die Decke über die Schultern und rollte sich auf der Seite zusammen. Sie beobachtete ruhig die Lichtreflexe in dem dunkelvioletten Baumwollstoff. Alles war so friedlich. Die Vögel konnte man durch das geschlossene Fenster zwitschern hören. Sie lauschte einige Augenblicke den leichten Geräuschen des Frühlings und begann sich auf den Tag zu freuen. Mit den Augen verfolgte sie Linien und Ornamente der Deckenverzierung. Der üppige Stuck in ihrer Altbauwohnung verzauberte sie immer wieder aufs Neue. So filigran und edel. Durch die in einem blassen Lavendelton gestrichenen Wände leuchtete das Weiß des Stucks umso mehr. Sie ließ den Raum neu und ganz bewusst auf sich wirken. Er war gelungen. Sie hatte Geschmack bewiesen. Die cremefarbenen Holzmöbel im französischen Landhausstil hoben sich besonders schön von den Wänden ab. Sämtliche Accessoires waren sorgfältig in einem dunklen Violett oder in Elfenbein ausgewählt. Die große Schiebetür zu ihrem begehbaren Kleiderschrank hatte sie eigens Maß anfertigen lassen. Lissy legte großen Wert darauf, sich eine geschmackvolle Umgebung einzurichten. »Schöne Räume, schöne Gedanken«, sagte sie immer. Das matte Licht, das durch die Vorhänge fiel, tauchte alles in einen verträumten, milchigen Schein. Das würde sicher ein wunderbarer, sonniger Tag werden. Doch die Erinnerung an den gestrigen Tag drang langsam in ihr Bewusstsein. Ihr Herz legte einen Extraschlag ein und sie fühlte ihre Mundwinkel müde und traurig hängen. Die SMS und die schmerzhaften Gefühle, die sie schlagartig in ihr geweckt hatte. Sie drehte sich auf den Rücken und starrte hoch zur Decke. Stark bleiben. Das hatte sie sich fest vorgenommen. So wie die Ab-Montag-Diät. Guten Morgen, hauchte das hübsche, vertraute Gesicht neben ihr mit einem schläfrigen Grinsen. Guten Morgen, lächelte Lissy matt zurück. Sie atmete mehrmals tief ein und aus. Sie hatte schon beinahe einen Tag des Ignorierens und Starkbleibens geschafft. Sie lag noch einen Moment flach da, dann schwang sie die Bettdecke zurück, ging zum Fenster und schob die Vorhänge beiseite. Sie stützte sich mit den Händen auf das Fensterbrett, schloss die Augen und ließ sich die Frühlingssonne durch das geöffnete Fenster ins Gesicht scheinen. Der Morgen war zwar noch kühl, aber die Sonne wärmte bereits. Ihr Gesicht entspannte sich allmählich und wurde weicher. Hinter sich hörte sie die Bettdecke rascheln und ein herzhaftes Strecken und Gähnen. Sie hatte ihren langjährigen Freund Tobi sofort nach Carstens Nachricht angerufen, noch im Supermarkt. Alleine in ihrer Wohnung zu sein, hätte sie nach der überraschenden Flut der aufgefrischten Gefühle einfach nicht verkraftet. Sie brauchte seinen Beistand, bis sie nicht mehr Gefahr lief, Carsten anzurufen. Tobi und sie hatten den ganzen Samstag zusammen verbracht und alles gemeinsam erledigt, was Lissy sich vorgenommen hatte. Inklusive der gemeinschaftlichen Vernichtung des französischen Rotweins. Er hatte bei ihr übernachten müssen. Als bester Freund eine gewohnte Übung für die beiden. Aber das hätte er vermutlich auch ohne ein Glas Rotwein zu viel getan, um ein Auge darauf zu haben, dass sie auch bei ihrem Vorsatz bleiben würde. Wenigstens hatte Lissy keinen Kater von der Rotweinorgie. Von dem leichten Seelenkater einmal abgesehen. Nachdem Lissy einige Augenblicke so dagestanden hatte, öffnete sie die Augen und drehte sich um. »Du holst Brötchen und Croissants und ich bereite das Frühstück vor«, strahlte sie ihren Freund Tobi an. Dieser antwortete mit einem Knurren und dem Verschwinden unter der Decke. Aber eine Stunde später saßen die beiden auf dem Balkon in der Sonne und genossen das gemeinsame Frühstück. Der Duft von frisch gebrühtem Kaffee und das Knistern der knusprigen Brötchen waren ein traumhafter Start in diesen Sonntag. Lissy war wirklich froh, dass sie nicht alleine war. Der Tag mit Tobi hatte ihr sehr gut getan. Sie fühlte sich durch seine vertraute Anwesenheit besser und stärker. Seufzend lehnte sie sich in ihrem Stuhl zurück und ließ den Blick schweifen. Das Bistro unten auf der Straße hatte Stühle und Tische rausgestellt und die Sonnenschirme aufgespannt. Die gelb gestreiften Tischdecken wehten sachte im Wind. Das Leben war schön. Sie wusste es. Auch wenn es sich ein wenig anfühlte wie durch dicke Watte gefiltert. So dumpf und unwirklich. Lissy beobachtete die Gäste des Bistros etwas genauer. Jeder Platz war mit Gästen besetzt, die sich über ihre Frühstücksteller hermachten. Wieder einmal stellte sie fest, dass sich die Weltbevölkerung wie auf Kommando vollständig in Paare verwandelte, wenn Lissy abermals schwer gebeutelt war. Nein, das hatte bestimmt nichts mit Wahrnehmung zu tun. Das war wirklich so. Die Glücklichen aßen, tranken, sprachen und lachten zusammen. Meist gemeinsam mit Freunden, die natürlich ebenfalls Paare waren. Schmerzlich dachte Lissy daran, wie sehr sie sich wünschte, endlich in den Olymp der Pärchen aufgenommen zu werden. Dann wäre doch alles so viel leichter, schöner und schillernder. Dinge gemeinsam unternehmen, füreinander da sein. Sie könnte endlich ankommen, wäre nicht länger eine Getriebene. Sie war müde vom ewigen Suchen, Warten und enttäuscht werden. Erneut seufzend lehnte sie sich nach vorne, stützte sich mit den Unterarmen an der Tischkante ab und nippte am Orangensaft. Nicht ohne Tobi zuvor vielsagend zuzuprosten. Er erwiderte ihre Geste und nahm grinsend einen kräftigen Schluck. Einen Moment beobachtete er Lissys trüben Blick ins Glas. Er sah aus, als könne er sich vorstellen, wo sie gerade mit ihren Gedanken war. Sie kannten sich schon so viele Jahre und diesen Blick hatte er schon allzu oft gesehen. »Kopf hoch! Der hat dich doch gar nicht verdient, wenn er dich so behandelt. Der Richtige war einfach noch nicht dabei. Der kommt schon noch«, versuchte er sie aufzumuntern. Wie oft hatte sie diesen Satz schon gehört? Der Klassiker unter den freundschaftlichen Tröstersprüchen. Lissy schaute auf und zog die Augenbrauen hoch. »Wann denn? Wenn ich so alt bin, dass ich beim Sex Gefahr laufe, mir eine Hüfte zu brechen? Wie viele Kröten muss ich denn noch schlucken, bis es endlich mal klappt? Ich habe keinen Bock mehr zu suchen, zu warten und zu hoffen«, maulte sie. »Ich will jetzt einen Mann, mit dem ich glücklich und zufrieden in den Sonnenuntergang reiten kann oder was weiß ich.« Tobi lächelte sie verständnisvoll an und zuckte mit den Schultern. Lissy starrte wieder in ihren Orangensaft. Im Kopf ging sie die Liste ihrer gescheiterten Beziehungen durch. Christian war ein Muttersöhnchen gewesen, im Grunde noch nicht bereit für eine ernsthafte Beziehung und ein eigenes Leben. Ein Muttersöhnchen getarnt in einem Maßanzug. Trotz intensiver Bemühungen konnte auch Lissy ihn nicht zur Reife bringen. Die Geschichte endete nach einem knappen Jahr. Es folgte Mario, der sie nach einer unsicheren On-Off-Beziehung schließlich bei der Weihnachtsfeier mit einer Arbeitskollegin betrog. Das war so abgedroschen, dass es schon fast nicht mehr wahr sein konnte. Lissy hatte ihm nicht vergeben können. Nach Monaten des Ringens und Zusammenraufens hatte der Vertrauensbruch letztendlich doch zur Trennung geführt. Um sich über den Schmerz hinwegzutrösten, kam beinahe im fliegenden Wechsel Andreas. Er war sehr in sie verliebt gewesen und gab ihr zunächst ein Gefühl von Sicherheit, was nach dem Krimi mit Mario gut tat. Er war eher einfach gestrickt und fühlte sich ihr gegenüber leicht unterlegen. Das Problem daran war, dass er darauf mit aggressiven und verletzenden Streitgesprächen reagierte, die er über Tage hinziehen konnte. Lissy war schließlich genervt davon. Sie zog nach einigen Monaten und ehrgeizigen Optimierungsversuchen die Reißleine. Einige Zeit später lernte sie Peter in einer Bar kennen. Es folgte eine leidenschaftliche Zeit, die jäh endete, als sie zufällig herausfand, dass er verheiratet war und gerade auf sein drittes Kind wartete. Und dass sein Name gar nicht Peter, sondern Sven lautete. Diese Details hatte er irgendwie vergessen zu erwähnen. Dieser Geschichte schloss sich Dirk an, der wie eine Mischung aus all dem schien. Er wechselte im Minutentakt zwischen frechem Lausbub, arrogantem Macho und charmantem Liebhaber. Er hatte Lissy regelmäßig zur Weißglut gebracht. Sie war sich nie sicher gewesen, woran sie bei ihm war. Ob es ein Spiel für ihn darstellte, ob er die Beziehung ernst nahm oder ob er ernsthaft psychisch gestört war. Als sie sich eines Abends nach einem lautstarken Streit bei der Überlegung ertappte, ob er das Zeug zum Serienkiller hätte, beendete sie die Sache sofort. Sie wollte bei dieser Gelegenheit auch endlich mit den ständigen Frustaktionen Schluss machen, die sie zwischen ihre gescheiterten Beziehungen schob. Damit waren bislang vor allem exzessives Shoppen und heftige Flirts gemeint. Flirts und kleinere Techtelmechtel mit Typen, die Lissy sonst keines Blickes gewürdigt hätte. Kleine Techtelmechtel, nur um ihr geschundenes Ego wieder ein wenig aufpolieren zu können. Das war vielleicht nicht fair, aber man musste den Druck ja irgendwie von oben nach unten weitergeben, oder? Ganz wie im Job. Davon war Lissy überzeugt und von ihrer Meinung rückte sie selten ab. Diesmal hatte sie es allerdings getan. Und nach einer Zeit des Alleinseins und Erholens war schließlich ihr vorerst letztes Glück gefolgt. Carsten. Mit ihm war alles so anders gewesen, so perfekt und richtig. Aber als richtig erwies sich wiederum nur, dass er ein unaufrichtiger Lügner und Feigling war. Wieder saß sie vor einem Scherbenhaufen. Lissy schnaufte laut und schwenkte den Saft in ihrem Glas wie einen Cognac. Tobi musterte sie einige Minuten von der Seite. Er schien ihre Gedanken verfolgt zu haben. Er legte ihr die Hand auf den Unterarm, drückte sanft und sagte mit einer säuselnden Stimme: »Komm schon, meine Schöne. Schau nicht so betrübt. Nicht nachdem wir diese wilde Nacht zusammen verbracht haben. Sonst nehme ich es noch persönlich.« Lissy warf den Kopf in den Nacken und lachte schallend. Tobi grinste breit und schien sich darüber zu freuen, sie aus ihren trüben Gedanken gerissen zu haben. Sie legte ihre Hand auf seine und drückte sie. Die Berührung und das herzliche Lachen taten gut. Auch wenn sie insgeheim wünschte, die Hand würde einem anderen gehören. Wofür hat man sonst einen schwulen besten Freund, wenn nicht für wilde gemeinsame Nächte? Lachte Lissy. Wir sollten nur Frank nichts von dieser neuen Wendung erzählen. Er wäre sicher am Boden zerstört. Nun stimmte auch Tobi in das Lachen mit ein. Du kannst sicher zwei knackige Kerle vertragen. Ich spreche mit ihm. Er wird deine Notlage verstehen und sich genauso schützend vor dich werfen. Wir halten dir die bösen Hetenmänner vom Hals, gab er zurück. Er beugte sich vor, schaute ihr mit seinen großen braunen Augen tief in die Augen und mimte die verführerische Schlange K. aus dem Dschungelbuch. Glaube mir, auf unserer Seite ist es eh viel lustiger. Dazu wackelte er mit den Augenbrauen. Sie schauten sich einen Moment an und prusteten dann los. Lissy hielt sich den Bauch und konnte gar nicht mehr aufhören zu lachen. Tobi liefen die Tränen, die er mit einem Handrücken wegwischte. Als sie sich wieder beruhigt hatten, keuchte Lissy: »Okay, das klingt nach einem Plan. Ich komme auf eure Seite und bin alle sorgenlos. Gleich morgen starte ich mit dem Projekt Rettungslesbe.« Woraufhin sie in einen erneuten Lachkrampf verfielen. Ihr Bauch und ihre Wangen taten schon weh, bis es Lissy wie vom Blitz getroffen durchfuhr und sie schlagartig aufhörte zu lachen. »Das ist überhaupt die Idee, dass ich darauf noch nicht früher gekommen bin«, sagte sie. Sie schlug sich die flache Hand klatschend vor die Stirn. Plötzlich sah sie die Dinge glasklar vor sich. Ihre Gedanken begannen sich schnell in einen Plan zu ordnen. Tobi blickte sie immer noch kichernd an und wischte sich die letzten Lachtränen aus den Augen. Er erkannte, dass Lissy ernsthaft einen Geistesblitz hatte und versuchte, sich abschließend zu beruhigen, um ihre Idee zu hören. »Ich bin doch Profi. Mit Projekten kenne ich mich aus. Und soweit ich das einschätzen kann, ist das eins. Und zwar ein großes«, begann Lissy sogleich aufgeregt. »Du wirst ab heute lesbisch«, scherzte Tobi und runzelte mit einem fragenden Gesichtsausdruck die Stirn. Lissy wischte diese alberne Bemerkung mit einem ungeduldigen Handfuchteln beiseite. »Pass auf, das war jetzt ein beknackter Typ zu viel. Ich bin Projektmanagerin, verdammt nochmal. Ich bin gut in meinem Job. Und ab sofort manage ich mein eigenes Projekt. Ich suche mir einen passenden Mann fürs Leben. Nenn es von mir aus Projektakte Liebe. Jetzt mache ich das richtig geordnet, mit allem, was dazugehört. Pläne, Struktur, Informationsbeschaffung, Umsetzung, Zielkontrolle«, sprudelte sie euphorisch und schlug sich bei jedem ihrer aufgezählten Punkte mit der Handkante in die Hand. Tatendrang keimte in ihr auf und schob den vorherigen Anflug von Schwermut mit einem Schubs beiseite. Eine große Lust, die Dinge anzupacken, pulsierte durch ihre Adern. Eine Lust, so richtig aufzuräumen, das Leben auszumisten, Ärmel hoch und los. Sie war eine Powerfrau und sie wollte sich nicht mehr machtlos fühlen. Sie würde am besten gleich nach dem Frühstück beginnen. Lissy lehnte sich in ihrem Stuhl zurück und griff mit beiden Händen um ihre große Kaffeetasse. Sie genoss das Gefühl der Stärke und Kraft, das durch ihren Körper strömte. Ihr Blick wanderte zu dem strahlend blauen Himmel, auf dem sich nur einige wenige Schäfchenwolken umhertrieben. Sie konnte den Strom ihrer Gedanken nicht bremsen. Der Arbeitseifer beherrschte sie vollständig. Das für diesen Zustand typische Lächeln umspielte ihre Mundwinkel. Vor ihrem geistigen Auge entstand blitzschnell ein klarer und gegliederter Plan. Zu jedem erfolgreichen Projekt gehörte zunächst eine gute Recherche und ein fundierter Überblick zum aktuellen Stand der Forschung sowie die zu erwartenden Markttrends. Da würde sie nun auch keine Ausnahme machen, auch wenn es sich um sehr persönliche Zwecke handelte. Projekt ist Projekt. Sie würde sich also erst einmal in ein wenig Literatur einlesen und recherchieren, welche Möglichkeiten der Partnersuche zur Auswahl standen. Sie hatte bestimmt noch nicht an alle Kanäle gedacht. Am besten würde sie gleich ein paar E-Books herunterladen und nach der Auswertung einen konkreten Zeit- und Maßnahmenplan festlegen. Sie könnte ihr voll ausgestattetes Arbeitszimmer hervorragend dafür nutzen. Ob sie bei dieser Gelegenheit ein wenig um- und aufräumen sollte? Schöne Räume, schöne Gedanken. Das würde sie sich später auch noch genauer ansehen. Bücherstapel, Pläne, Notizen und haufenweise Papier würden sie umgeben. Ganz wie im Büro. Nur ohne Chef, aber mit einer Art Abschlusspräsentation. Nach der Auswertung der Informationen sollte dann die Umsetzung folgen. Ein geplantes Suchen und geordnetes Kennenlernen von potenziellen Lebenspartnern. Sie würde sicher einige Kandidaten treffen und prüfen müssen. Aber da musste nach einiger Zeit rein statistisch einer dabei sein, der passte. Einer, der ihre strengen Qualitätskontrollen überstehen würde. Einer, bei dem sie sämtliche Häkchen auf ihrer imaginären Männercheckliste setzen könnte. Stiftung Männertest. Der Plan erschien ihr immer besser. Ihre Überlegungen wurden fortwährend schneller. Sie sah bereits das Ziel vor Augen. Der perfekte Mann an ihrer Seite, der ihr Leben vollendete. Dass sie auf diese Idee noch nicht früher gekommen war. Stattdessen hatte sie all die Jahre auf eine glückliche Fügung des Schicksals gewartet. Wie alle anderen hoffnungsvollen Singles auch. Wenn man darüber genau nachdachte, war die Wahrscheinlichkeit, auf diese Weise einen Lebenspartner zu finden, doch genauso groß wie die Aussicht auf eine üppige Erbschaft einer verstorbenen Großtante väterlicherseits, einer alten Schachtel, von der man im ganzen Leben noch nie etwas gehört hatte. Ganz wie in romantischen Liebeskomödien. Sie sind die Alleinerbin des englischen Castles und des gesamten Vermögens, inklusive der knackigen Gärtner. Immerhin würden die Gärtner die Chancen auf einen passenden Mann erhöhen. Lissy schmunzelte bei der Vorstellung. Ihr Projekt würde richtig gut werden und einen Mordspaß machen. Wen sie wohl kennenlernen würde? Denen würde sie es jedenfalls zeigen, den Männern, die sie hatten sitzen lassen. Sie würde sich in den nächsten Tagen völlig ihrem persönlichen Projektauftakt widmen. Denn wenn sie etwas anpackte, dann richtig. Die Leute tun immer wieder das Gleiche und hoffen, dass sich von alleine etwas ändert, hatte sie einmal gelesen und erinnerte sich nun daran. Ein toller Leitsatz für ihr Projekt. Denn sie würde nicht mehr das Gleiche tun und schicksalsergeben auf eine Wendung warten. Sie würde dieser verzwickten Angelegenheit Liebe selbst auf die Spur gehen. Lissy wollte gerade die Kaffeetasse ansetzen, da hielt sie einen Moment inne und bedachte Tobi mit einem feurigen Blick. Sie wartete auf seine Bekräftigung, schließlich hatte er noch nichts zu ihrer Projektidee gesagt. Tobi beäugte Lissy fortwährend und erkannte, dass sie es ernst meinte. Er holte tief Luft und entgegnete ruhig: »Lissy, ich wünsche mir so sehr für dich, dass du endlich einen passenden Mann findest. Ich möchte dich glücklich sehen, glaub mir das. Ich hab dich so lieb und bewundere deine Stärke und Ausdauer, wie du dein Leben anpackst und meisterst. Du bist wie ein Vorbild für mich, nicht nur eine tolle und loyale Freundin. Es tut mir leid, dass du immer wieder solch ein Pech in der Liebe hast. Du hast immer alles im Griff. Du bist sicher die perfekte Projektmanagerin. Aber so wird das bestimmt nicht funktionieren. Das Leben lässt sich nicht durch deine pure Willenskraft planen und die Liebe schon erst recht nicht. Ich verstehe ja, dass du traurig und enttäuscht bist. Aber du musst auch mal Geduld haben. Weißt du, doch, Tobi, das geht. Und wenn du eines über mich wissen solltest, dann, dass still rumsitzen und abwarten nicht unbedingt zu meinen Stärken zählen. Das ist einfach nicht mein Ding, ständig das Opferlamm zu sein, schnitt Lissy ihm laut das Wort ab und wischte seinen Einwand mit einem weiteren Handfuchteln beiseite. Tobi entgegnete nichts. Und ich habe bekanntermaßen wenig Schwächen, ergänzte sie einen Augenblick später mit einem selbstironischen Lächeln. Tobi grinste zurück. Massive Ungeduld, gutes Essen und Carsten. Nee, viele Schwächen hast du nicht. Sie boxte ihn an die Schulter. Ey, du bist mein Freund, du sollst mich unterstützen und aufmuntern, nicht Salz in die Wunde streuen. Aber sie musste lachen. Und wegen Carsten habe ich gestern das letzte Mal weiche Knie bekommen. Der Zug ist abgefahren, Bahnhof geschlossen, ergänzte sie bestimmt. Sie war stark geblieben und würde es auch bleiben. Sie würde sich keinesfalls unterkriegen lassen. Sie war schließlich eine Kämpferin. Einen Tag nach dem anderen würde sie ab jetzt Abstand gewinnen und stärker werden. So wie sie es in den letzten Wochen auch geschafft hatte, nachdem sie erst einmal aufhörte, ihn anzurufen. Diesmal würde es gelingen, Carsten nicht mehr zurück in ihr Leben zu lassen. Das spürte sie. Irgendetwas war gerade passiert. Es hatte sich ein Schalter umgelegt. Aber was ist mit der Romantik, mit Schicksal und Zufall, mit einer aufregenden Kennenlerngeschichte, die man immer und immer wieder erzählen kann? Fragte Tobi mit einem schmachtenden Unterton. Lissy bedachte ihn mit einem beinahe herausfordernden Blick, sagte aber nichts. Naja, das ist schon ziemlich sachlich und kühl, wie du dir das vorstellst mit der ganzen Projektplanerei. Einen Mann gezielt suchen? Da schwingt ein wenig die Torschlusspanik mit, findest du nicht? Daran hat niemand Interesse. Und da ist kein Raum für Romantik, gab Tobi weiter zu bedenken. Ach, um die Romantik kann ich mich kümmern, wenn ich erstmal einen habe. Da liegen ein paar ziemlich heiße Höschen im Schrank, die sollten helfen, sagte sie laut und feixte Tobi ein wenig übermütig an. Er gluckste, setzte sich kerzengerade auf, stieß mit der Kaffeetasse scheppernd an und sagte feierlich, »Na dann, auf Lissy, die Frau, die die Liebe planen kann und keine Schwächen hat.« Sie lachte laut über seinen Sarkasmus und trank auf seine Worte einen großen Schluck Kaffee. Das Vorhaben fühlte sich richtig an. Außergewöhnlich vielleicht. Vielleicht auch etwas zu pragmatisch und weniger romantisch. Aber doch irgendwie richtig. Diesmal würde sie die Sache anders angehen. Sie würde das Glück ihres Liebeslebens durch gute Planung endlich in geordnete Bahnen lenken. Schluss mit den verzweifelten Zeiten des Liebeskummers. Lissy rieb sich die Hände und forderte Tobi auf. Los, komm, mein Freund. Wir sollten uns lieber noch ein wenig um meine heiklere Schwäche kümmern. Gib mir mal ein Brötchen und Nutella. Jetzt musste auch Tobi herzlich lachen. Na, das klingt nach einem guten Plan. Er reichte ihr das Gewünschte und griff selbst noch einmal zu. Der Hosenbund zwickte schon deutlich. Da wusste Lissy, dass sie dieses Schlemmerfrühstück am nächsten Morgen auf der Waage bereuen würde. Gut, dass dann schon wieder Montag war, grinste sie in sich hinein. Während sie das Brötchen dick mit der Schokocreme bestrich, gefiel ihr der soeben gefasste Plan immer besser. Ja, sie würde aufräumen und anpacken. Die Projektakte Liebe war somit geöffnet. Wenn sie zu diesem Zeitpunkt nur schon geahnt hätte, was ihr so beherzt und unschuldig gefasster Plan alles in Gang setzen würde. Denn Lissy hatte einen Punkt übersehen. Kein Plan übersteht den Feindkontakt. Das Projektbuch kannst du dir übrigens kostenlos auf www.das-projektbuch.de herunterladen. Du möchtest deinem Leben wieder neuen Schwung verpassen und du bist neugierig geworden, wie es mit Lissy und ihrer Geschichte bei der Suche nach der großen Liebe weitergeht? Das Buch Projekt Eieruhr 2.0 erhältst du in jeder gut sortierten Buchhandlung oder auf amazon.de.